بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من نام الله سيز على بام سمهاتين الله سوك بيت الله دمهان دفلتن من الله سبقائزن متحايزن وقزن محمد صلى الله عليه وسلم. سنوي كابتل هايست باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نويس أنت كابتل ولا كابتل der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und jetzt lernt man auch schon, dass das Wort Dua, wie es in der Überschrift heißt, nicht nur bedeutet Bittgebet, sondern überhaupt zu etwas aufzurufen oder etwas zu rufen oder anzurufen. Das ist Dua. Ja. Der Autor sagte, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Er sagte, dass Allah, der Erhabene, gesagt hat, sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe auf zu Allah aufgrund eines sichtbaren Beweises oder aufgrund eines sichtbaren Hinweises, sagt er in Surat Yusuf 108. Sprich, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah auf, aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Und dieses Kapitel kommt sehr gelegen, denn der Autor hatte zuvor, in den Kapiteln vorher, dargelegt, was La ilaha illallah bedeutet. Und jetzt sagt er, behandelt er die Thematik, dass man zu La ilaha illallah aufruft, andere Menschen, dass sie an diese Sache glauben sollen und es annehmen sollen. Und der Iman, der Glaube eines Menschen, kann nicht vollkommen sein, wenn er nicht zum Tawhid aufruft, wenn er nicht den anderen Menschen zu La ilaha illallah aufruft. Warum? Der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, والعصر bei der Zeit oder beim Nachmittag oder beim Nachmittagsgebet. إن الإنسان لفي خسر. Der Mensch ist wahrlich im Verlust, hat also wahrlich verloren. إلا الذين آمنوا, außer denen, die glauben, وعملوا الصالحات, und die Gutes tun. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, und sich gegenseitig zum Rechten aufrufen, zur Wahrheit aufrufen. Zur Wahrheit aufrufen und auch zur Geduld anhalten. Sich gegenseitig zur Geduld anhalten, das heißt, sich gegenseitig die Geduld eindringlich empfehlen. Und diese Sura kennen wir alle auswendig, und da wissen wir, dass wenn man nicht zu den Verlierern gehören will, muss man Gutes tun, an Allah glauben oder glauben, Gutes tun und dann auch noch dazu aufrufen zu dem, was man macht. Und wenn man das nicht tut, dann ist der Iman unvollständig. Und wenn jemand den Weg zum Tawhid auswählt, dann warum wählt er ihn dazu? Warum wählt er diesen Weg überhaupt aus? Er wählt ihn aus, weil er davon überzeugt ist, dass es die Wahrheit ist. Und wenn er davon überzeugt ist, dass der Tawhid die Wahrheit ist, dann gehört es zum gut Ratschlag geben, zur Nasiha, dass man auch die anderen Menschen über die Wahrheit informiert. Denn wenn ich weiß, was die Wahrheit ist, und ich bin überzeugt davon, ich habe Wissen darüber, denn wir wissen mit Gewissheit, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wenn ich dann nicht dazu aufrufe, dann bin ich wie ein Betrüger. Ich weiß die Wahrheit und sage sie niemandem, oder ich verheimliche sie. Die Aussage Allahs, قُلْ هَذِهِ السَّبِيلِ, sprich, das ist mein Weg, das ist natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen, so etwas zu sagen. أَدْعُ, er sagt, er ruft auf, oder ich rufe auf, إلى الله, zu Allah. Und das ist entscheidend, dass er gesagt hat, أدعو إلى الله, dass ich zu Allah aufrufe. Denn es gibt, denn die Leute, die Da'wah machen, die zu Allah einladen, sind von zweierlei Art. Die einen rufen auf zu Allah. Und die anderen rufen auf zu jemand anderes außer Allah. Diese beiden Formen. Ein Da'iyah ist jemand, der zu Allah aufruft. Da'iyah. Du'at ist der Plural davon. Und diese Du'at, die eben Da'wah machen, die zu Allah einladen, sie sind von zweierlei Art. Die einen laden zu Allah ein und die anderen laden zu jemand anderes außer Allah ein. Gut. Derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädt, hat Ikhlas. Das heißt, er macht es nur für Allah, weil er sein Wohlgefallen erlangen möchte. Und weil er möchte, dass die Menschen zu Allah gelangen. Und derjenige, der nicht zu Allah aufruft, bei dem kann es sein, dass er zu sich selbst aufruft. Er möchte, dass die Menschen ihm folgen. Deswegen macht er Da'wah. Und deswegen findest du vor, dass er vielleicht sogar zornig wird, wenn er jemandem zur Da'wah zum Islam einlädt und er folgt nicht oder überhaupt irgendeine gute Tat zu verrichten einlädt und diese Person tut es nicht, dann ärgert er sich, weil die Person nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. Wenn er wirklich Ikhlas hätte, würde er sich auch ärgern, aber nicht, weil er nicht das getan hat, was er gesagt hat, sondern weil er nicht die andere Person nicht das getan hat, was Allah wollte. Das ist Ikhlas. Dass man sich freut für Allah und dass man liebt für Allah und hasst für Allah. Das gehört zum Iman des Menschen, des gläubigen Menschen dazu. Gut. Und deswegen sagt der Gelehrte hier, Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, etwas Interessantes aus der Geschichte, die er selbst miterlebt hat. Und zwar sagt er, gibt es viele Gelehrte, die Gelehrte der Dalala sind. Gelehrte der Irreleitung. Er sagte zum Beispiel, gibt es Gelehrte, die für Regierungen Fatwas geben. Die extra für Regierungen gemäße Fatwas geben. Und er sagte zum Beispiel, als der Sozialismus aufgetreten war, ist es passiert, dass einige Menschen, auf die man zeigt, dass er, die man für Gelehrte hält, dass sie versucht haben, aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam Beweise zu finden, die den Sozialismus beweisen, dass er wahr ist und dass er richtig ist. Und sie haben Verse aus dem Koran subhanallah genommen, um zu beweisen, dass der Sozialismus eine vom Islam akzeptierte Wirtschaftsform ist oder was auch immer. Und das ist eine Katastrophe. Und wenn man jetzt zu Allah aufruft und findet, dass die Menschen einem nicht folgen, dann soll man nicht die Hoffnung verlieren und verzweifeln, sondern man soll das machen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat. Er sagte, unfuz ala rislik, das heißt, geh langsam und vorsichtig vor, fa wallahi la'an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Er sagte, geh langsam und vorsichtig. Er sagte, als der Prophet Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wurde eingesetzt als sagt man Armeeoberhaupt, ja, als Kommandeur der muslimischen Armee gegen die Juden von Khaybar. Gegen die Juden von Khaybar. Und und dann sagte der Prophet zu ihm, geh langsam und vorsichtig vor, denn ich schwöre bei Allah, wenn Allah durch dich, Ali, durch dich einen einzigen Juden zum Islam leitet, dann ist es besser für dich als eine Herde roter Kamele. Also eine Menge von roten Kamelen, und die gelten als die besten und wertvollsten Kamele der damaligen Zeit. Und wenn eben jemand der Rechtleitung nicht folgt, soll man nicht sauer sein, dass er nicht einem gehorcht hat, sondern man soll traurig sein, dass diese Menschen nicht den Weg zu Allah einschlagen wollen. Und wenn niemand ihm folgt, ist auch nicht schlimm für die Person selbst. Es weist nicht darauf hin, dass die Da'wah falsch gemacht hat. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Er sagte, und es, am Tag der Auferstehung kommt auch, unter anderem kommen auch Propheten, die gar keine Anhängerschaft haben werden. Die gar keine Anhängerschaft haben werden. Den Hadith haben wir schon erwähnt. Und außerdem, in der Da'wah genügt es, dass man den Menschen klar macht, was richtig und was falsch ist. Denn sobald die Menschen erkennen, was richtig und was falsch ist, dann sind sie auf sich selbst gestellt. Ja, dann können sie selbst entscheiden, was sie machen wollen. Aber das Problem ist, dass viele Menschen nicht erkennen, was wahr und was falsch ist. Und deswegen muss der Da'iyah das den Menschen klar machen. Sei es im Bereich von der Aqida oder anderen religiösen Sachen, ja, muss der Da'iyah den Menschen das klar machen, damit die Menschen die Wahrheit als Wahrheit erkennen, die Falschheit als Falschheit. Dann ala basira, aufgrund eines Sicht, also der Prophet sagt, sollte ja sagen, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah auf. Aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Und das bedeutet Wissen. Das bedeutet Wissen. Und somit wissen wir, dass die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala zwei Sachen beinhaltet. Erstens der Ikhlas und zweitens Wissen, Ilm. Und das meiste, was dafür sorgt, die meisten Ursachen oder das am meisten dafür sorgt, dass die Da'wah schief geht bei den Muslimen, sind zwei Sachen. Erstens, der Ikhlas fehlt den Menschen. Sie machen es nicht für Allah. Sie rufen nicht für Allah zum Islam auf. Und zweitens, sie haben überhaupt kein Wissen über ihre eigene Religion. Wieso, wenn man nicht über seine eigene Religion kennt, wie soll man zu Allah aufrufen? Das heißt nicht, dass man alles wissen muss und Religion gelehrter sein muss, bevor man Da'wah macht, sondern zumindest das, wozu du aufrufst, darüber sollst du dich auskennen. Und Wissen zu haben, beinhaltet mehrere Sachen. Und die sind entscheidend. Erstens, Wissen über das Gesetz selbst, über die Religion selbst. Dann Wissen über die Person, die man aufruft. Die Person, die man anspricht. Und dann als drittes noch, dass man weiß, wie man diese Person aufruft. Also es kann sein, ich habe Wissen und ich kenne auch die Person sehr gut, aber ich weiß nicht, was für die Person am besten ist. Und das ist Weisheit, dass man weiß, wie, was für die Person am geeignetsten ist. Und deswegen hat die Fatwa unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sich manchmal unterschieden. Obwohl die gleiche Frage kam, gab es verschiedene Antworten. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Oder min ahli kitab. Er sagte zu Mu'adh radiallahu anhu, als er ihn in Jemen schickte, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Und damit hat er ihm klar gemacht, dass er wissen muss, zu wem er gesandt worden ist. Denn anhand dessen weiß er, wie er die Menschen einlädt zum Islam. Denn die Menschen sind auch unterschiedlich, wenn man sie zum Islam einlädt. Manche von ihnen, bei ihnen muss man Härte zeigen und sie warnen und ihnen klar machen, wie gefährlich es ist, wenn sie den falschen Weg weitergehen. Alhamdulillah. Ja, und andere, bei ihnen muss man Weiche zeigen und weichherzig sein und nicht zu hart sein. Und jeder Mensch weiß am besten Bescheid über die Person, die er zum Islam einlädt. Und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen, die man darüber noch sagen kann. Manche zum Beispiel möchten angespornt werden. Manche müssen gewarnt werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zum Beispiel zum Ansporn, er sagte, man qatala qatilan falahu salabuh. Er sagte, wer jemanden anderen umgebracht hat, also im Krieg, der bekommt seinen Salab. Und sein Salab ist alles das, was er anhat, an Kleidung, also alles, was er an Kleidung hat und an Waffen hat und an Getier mit sich hat. Ja, und das darf er dann bekommen, der den anderen umgebracht hat. Und bei Imam Ahmad, rahimahullah, gehört alles dazu, außer dem Tier. Das Tier darf er nicht haben. Und bei Imam Shafi'i geht es nur um die Waffen. Wie dem auch sei, das ist ein Ansporn, dass man kämpfen soll gegen einen Feind, der im Krieg ist und nicht Angst haben soll. Und das übrigens widerspricht auch nicht dem Ikhlas. Das widerspricht auch nicht dem Ikhlas. Denn ursprünglich gesehen, sie machen es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie einen Lohn bekommen, diesseits noch zusätzlich dafür, ist es umso besser. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei der Schlacht von Hunain oder nach der Schlacht von Hunain denjenigen, deren Herzen er gewinnen wollte, bis zu 100 Kamele gegeben. Das ist verdammt viel. Bis zu 100 Kamele gegeben als Geschenk. Und so, dass in einer Erzählung heißt es sogar, Allah, was bei der Schlacht und bei einer anderen, dass dann diese eine Person zu seinem Volk gegangen ist und gesagt hat, wisst ihr was, geht zu Muhammad s.a.w. und seine Religion, denn er gibt so viel Geschenke, wie jemand, der nicht Angst hat, arm zu werden. So ist der Ausdruck. Er gibt so viel her, Geschenke, wie jemand, der nicht Angst hat, irgendwie arm zu werden. Er gibt alles her. Sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine wirksame Da'wah gewesen anscheinend. Natürlich, keine Frage. Jeder von uns, der Muslim wird, das alles geht ins Konto unseres Propheten. Zweifellos. Egal. Deswegen ist es ein bisschen witzig von manchen Leuten, die nach Mekka gehen und die machen Umrah für den Propheten. Ja. Oder ähnliches oder Tawaf oder so. Mach es für dich selbst, weil egal was du machst, unser Prophet wird davon profitieren. Er hat Ikhlas gehabt. Besseren Ikhlas kann es nicht geben. Und er hat die Religion verkündet. Und er wird bis zum Tag wahrscheinlich jede Tat, auf die er Gutes hingewiesen hat, bekommen. Und er hat auf alles Gutes hingewiesen. Es gibt nichts Gutes, auf das er nicht hingewiesen hat. Und nichts Schlechtes, wovor er uns nicht gewarnt hat. Und deswegen hat er die Botschaft verkündet. Wir bezeugen, dass er die Botschaft vollkommen verkündet hat. das zusammengefasst, jemand, der keine Weisheit hat oder Unwissen hat oder nicht die Person kennt, die er zum Islam einlädt, sie macht manchmal vielleicht mehr kaputt, als sie aufbaut. Gut. Dann heißt es am Ende des Verses: وَسُبْحَانَ wa ma ana مِنَ الْمُشْرِكِينَ Subhanallah, wissen wir, wird meistens übersetzt als gepriesen sei Allah, aber bedeutet eigentlich, dass man Allah freispricht von allen Mängeln, jedem Defekt. Alles, was nicht perfekt ist, von dem spricht man Allah frei. Das ist Subhanallah. Also erhaben sei Allah vor allen Mängeln, oder frei sei Allah von allen Mängeln, vor allem Schlechten, vor allem Übel und so weiter. Und وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, das ist er sagt, und ich bin nicht einer der Götzendiener, einer der Mushrikin. Und das ist nur eine Betonung, noch einmal. Warum? Weil er hat schon vorher gesagt, ad'u ila Allah. Ich rufe auf zu Allah. Das ist schon der Ikhlas. Das ist schon der Ikhlas. Und er sagt noch betont am Ende, wa ma ana mushrikin, und ich setze auch Allah nichts zur Seite. Und dann erwähnte, das ist der Vers, aus dem wir alhamdulillah viel Profit gezogen haben. Dann erwähnte der Autor einen Hadith, er sagte, وعن ابن عباس رضي الله عنهما. Sagte Ibn Abbas, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Warum sagt er, mit Allah mit ihnen beiden zufrieden sein? Immer findet man das. Ich dachte, es ist auch eine Aufzeichnung. Immer wenn man liest im Arabischen Ibn Abbas, dann heißt es, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Weil Ibn heißt ja Sohn von. Und Al-Abbas ist ein Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, weil sie ja praktisch immer, weil sie ja sozusagen beide erwähnt worden sind, sagt man immer, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Genauso wie Ibn Umar. Man sagt Ibn Umar, der Sohn Abdullah und sein Vater Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Gut. Er sagte, über Ibn Abbas, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, ist überliefert, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'adh in den Jemen sandte, folgendes gesagt hat. Der Gesandte Allahs sendet Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu in den Jemen und sagt zu ihm folgenden Hadith, von dem wir allerdings nicht den ganzen, wir zitieren ihn, lesen jetzt vor, weil der Autor ihn vorgelesen hat. Allerdings hat nicht der ganze Hadith, natürlich hat der ganze Hadith mit Da'wah zu, keine Frage, aber wir nehmen nur einen Teil aus diesem Hadith heraus und für unsere Erklärung jetzt hier. Also, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem goldwerten Hadith, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Er sagte, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Er sagte, dann soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, ein Yuwahidullah, dass sie eben an den Tawhid Allahs glauben sollen. Oder dass sie Allah an einen einzigen Allah glauben sollen. Und das ist übrigens also manche Leute sagen, der Begriff Tawhid kommt, wo kommt der vor überhaupt? Weil der Begriff Tawhid an sich kommt so gar nicht vor, weder im Koran noch in der Sunna des Propheten. Trotzdem ist es der entscheidende Begriff überhaupt, ja? Und aber in diesem Tawhid ist eine substantivierte Form von dem Verb Wahada. Wahada ist zu einem machen, vereinen, zu einem machen. Und Tawhid ist das Substantiv davon, das Nomen von, das Namenwort davon. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu eben diesen Ausdruck verwendet. Und insofern haben wir einen Beweis aus dem Gesetz, dass wir dieses Wort auch verwenden dürfen, bezogen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu den Christen. Im Gegensatz zu den Christen, die an die Dreifaltigkeit glauben, Trinität. Und das Wort Dreifaltigkeit steht in keiner Seite der Bibel drin. Steht nirgends drin. Dieser Begriff Dreifaltigkeit steht nirgends in der Bibel drin. Dann sagt, also er sagt, das Erste, wozu du dich aufrufen sollst, ist La ilaha illallah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Also wenn sie dir darin gehorchen. Also wenn sie die Schahada gesprochen haben. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Dann mache ihnen kund und teile ihnen mit, dass Allah ihnen 5 Gebete zur Pflicht gemacht hat, pro 24 Stunden. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ, wenn sie dir darin gehorchen, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, dann, wenn sie dir darin gehorchen, dann erkläre ihnen oder teile ihnen mit, dass Allah ihnen eine Spende zur Pflicht gemacht hat. Und تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, es wird von ihren reichen Menschen genommen und wird ihren armen Menschen zurückgegeben. Und darin ist ein Beweis, dass das Wort Sadaqa auch für Zakat verwendet wird. Ja. Weil der Begriff Sadaqa ist weiter gefasst als nur Zakat. فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ, wenn sie dir darin gehorchen, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, er sagte, wenn sie dir darin gehorchen, dann siehe dich vor denjenigen Arten von Vermögen, die ihnen lieb sind. Gemeint ist, und das lernt man im Kapitel Zakat, dass wenn ein Bauer zum Beispiel Schafe hat und sagen wir mal Kühe hat und die Kühe haben eine Durchschnittsproduktion von Liter an Milch pro Tag, ja, und er hat aber von seinen 100 Kühen 2-3 Kühe, die besonders viel Milch geben, dann darf derjenige, der Zakat einsammelt, auf keinen Fall diese Kühe nehmen, sondern er soll diejenigen Kühe nehmen, die durchschnittlich bei ihm vorhanden sind. Ja, durchschnittlich bei ihm vorhanden sind. Und deswegen hat der Prophet gesagt, und siehe dich vor dem Edlen ihrer Vermögen. Und dann sagte er, gibt er eben noch eine Weisheit mit auf den Weg. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, und fürchte dich vor dem Dua des ungerecht Behandelten. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ, denn zwischen ihm und Allah ist keine Scheidewand. Was bedeutet das? Und fürchte dich vor dem Dua des ungerecht Behandelten, denn zwischen ihm und Allah ist keine Scheidewand. Also, dass Allah diesen Dua erhört. Und offensichtlich ist ein Beweis dafür, dass Allah den Duat von den Juden und Christen auch erhört. Denn darum geht es ja die ganze Zeit. Wäre das ein Beweis? Nein, kein Beweis. Weil der ganze Hadith ging zwar, wird zwar Juden und Christen gesandt, aber jetzt im Nachhinein geht es um diejenigen, die Muslime geworden. Er sagte, sag illa ilaha illa, wenn sie glauben, dann machen sie Gebete, dann Zakat und so weiter. Ja? Deswegen der Hadith ist an sich nicht ein direkter Beweis, aber man könnte den letzten Teil des Verses, des Hadiths als Beweis betrachten. Und fürchte das Bittgebet, den Dua, von demjenigen, der ungerecht behandelt worden ist. Und es geht überhaupt nicht um Muslime, sondern könnte auch um Nicht-Muslime gehen. Wie dem auch sei, dagegen kann man wieder einwenden und sagen, nein, der Zusammenhang weist darauf hin, dass es um Zakat geht. Denn er sagte ja, und fürchte dich oder sehe dich vor dem Edlen ihrer Vermögen und fürchte Allah in Bezug auf denjenigen, den du ungerecht behandelst. Also das heißt, demjenigen, den du sein Vermögen nimmst, was dir nicht zusteht. Ja. Allahu ta'ala a'lam. Wie dem auch sei, Allah erhört das Bittgebet desjenigen, der in einer Notsituation ist, egal ob er Muslim ist oder nicht. Solange er Ikhlas hat. Gut, das ist der Hadith. Und dann nehmen wir uns den an. Und ist nicht schwer zu verstehen. Er ist offensichtlich, er sagte, du wirst zu einem Volk der Schrift kommen. Das heißt, der Prophet sallam kannte auch die Menschen. Er kannte die Menschen. Und wie kennt der Prophet sallam die Menschen? 2 Möglichkeiten. Offenbarung oder durch Wissen, das irgendwie herausgefunden worden ist. Wissen herausgefunden, weitergegeben, wie bei allen anderen Menschen. Allerdings bei Wahi, Offenbarung, ist es so, weil Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen einfach eingegeben hat. Und ein Volk der Schrift kann sein ein Volk von Juden und Christen, weil die Schrift ist gemeint nichts anderes als die Tora und das Evangelium. Und das waren die meisten Menschen der Jemeniten zur damaligen Zeit, Juden und Christen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm 2 Sachen kundgetan. Erstens, dass er sich auskennen soll über den Zustand derjenigen, die er zum Islam einlädt. Und zweitens, dass er auch bereit sein soll für sie. denn sie sind ein Volk der Schrift und das heißt, sie haben Wissen. Sie sind ein Volk der Schrift, das heißt, sie haben Wissen. Und wenn man als Da'iya kein Wissen hat, kann es sein, dass man sein Argument verliert. Dass man im Streitgespräch oder in der Diskussion verliert. Deswegen ist Wissen sehr wichtig. Und das Bezeugen, Shahadatu an la ilaha illallah, das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, bedeutet Wissen. Denn man kann nur etwas bezeugen, wenn man etwas weiß. Du darfst niemals bei einem Gericht etwas bezeugen, wenn du es nicht weißt. Und ebenso bezeugen wir, dass es keinen Gott gibt außer Allah, weil wir es wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, außer demjenigen, der die Wahrheit bezeugt und außer denjenigen, die die Wahrheit bezeugen und es wissen. Die die Wahrheit bezeugen und es wissen, sagt Surah Zuhruf, Vers 86. Deswegen zu bezeugen bedeutet zu wissen. Und auch mit der Zunge es auszusprechen. Und es reicht nicht einfach daran zu glauben. Es reicht nicht, dass man einfach an La ilaha illallah glaubt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, er sagte, innahu laysa bi muslim bil ijma', also jemand, der La ilaha illallah nicht ausspricht, sondern nur daran glaubt, ist unter Übereinkunft der Muslime kein Muslim. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar gemacht, dass man diese Sache aussprechen muss. Und er hat nicht zu seinem Onkel Abu Talib gesagt, glaube, dass es keinen Gott gibt außer Allah, oder denke es in dir, oder wisse es in dir, sondern sagte zu ihm, sprich es aus. Sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Und er hat das nicht gemacht. Deswegen, man muss es aussprechen, wenn man ein Muslim sein möchte. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, La ilaha, bedeutet, es gibt niemanden, der angebetet wird. Und Ilah auf Arabisch ist Al-Ma'bud, jemand, dem man Ibadah leistet. Das heißt eigentlich, das heißt Ilah. Ein Ma'luh, jemand, dem man Ibadah leistet. Also jemand Gottesdienste leistet. Und bei den Philosophen bedeutet La ilaha illallah nichts anderes als, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und wir alle wissen, dass das nur eine Teilbedeutung dieses Wortes ist, aber nicht einmal das ursprüngliche Bedeutung, sondern was sich daraus ergibt. Das heißt eigentlich zu sagen, La ilaha illallah bedeutet, es gibt nur einen Schöpfer, ist falsch. Eigentlich zu sagen, es gibt nur einen Schöpfer, ist falsch, weil das ist nicht das, was es sprachlich bedeutet. Religiös gesehen ist es natürlich eine von den Bedeutungen, weil wir beten diesen einen Gott deswegen an, aufgrund seiner Eigenschaften, die er besitzt, die einzigartig sind. Weil er es verdient hat, angebetet zu werden, ohne jemand anderes. Und einer der Gründe ist eben, weil er der Schöpfer von allem ist. Und nur zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie manche Leute denken, dass wenn jemand an einen Schöpfer glaubt, dass er dann schon ein Muslim ist oder so ähnliches, das ist falsch, weil Allah sagt im Koran, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Und wenn du sie fragen würdest, wer sie erschaffen hat, dann würden sie sagen Allah. Das heißt, sie haben zugestimmt, dass Allah der Schöpfer ist. Und das wussten sie. Und trotzdem hat Allah sie als Mushrikin abgestempelt. Und da sagte Allah in Surah Zuhruf, der Prunk, Vers 87. Und auch an anderer Stelle. Und wenn man jetzt gefragt wird als Muslim, dann muss man darauf antworten können. Wenn man gefragt wird als Muslim, wie kannst du sagen, es gibt keinen Gott außer Allah? Oder wie kannst du sagen, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah, wo du doch genau weißt, dass viele Sachen angebetet werden? Dann muss man auch wissen, dass die Antwort darauf lautet, dass die Bedeutung von diesem Satz ist, es gibt niemanden, der mit Recht oder zu Recht angebetet wird außer Allah. Und deswegen ist der Satz natürlich in Ordnung und unproblematisch. Es gibt niemanden, der zu Recht oder mit Wahrheit angebetet wird außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das war's. Und dann ist der Satz klar. Weil dass es andere Gottheiten gibt, dass es Sachen gibt, die angebetet werden von den Menschen, ist klar. Sonst gäbe es ja keinen Schirk. Gut. Und wie wir auch, denke ich, schon wieder gesagt haben, die Aussage La ilaha illallah bedeutet zwei Teile, besteht aus zwei Teilen. einmal aus einer Zuschreibung und einmal aus einer Absprechung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, oder man in diesem Satz, wenn man sagt La ilaha, spricht man allen Dingen, allem Existenten die Göttlichkeit ab. Und wenn man sagt Illallah, spricht man sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zu. Ja. Dann machen wir eine 2-3-minütige Pause und machen dann inshallah weiter. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Als nächstes erwähnt, wir sind ja immer noch im Kapitel, wir haben gesagt, wenn man gelernt hat, was La ilaha illallah bedeutet, wenn man seine Religion kennt, dann ist man verpflichtet, anderen Menschen mitzuteilen, was diese Religion ist. Das ist das Thema heute. Und wir haben jetzt zwei Beweise dafür gebracht, aus der Sunna des Propheten, ein Beweis aus dem Koran, ein Vers aus dem Koran und dann ein Hadith aus der Sunna des Propheten. Und jetzt erwähnen wir noch einen dritten Beweis, und zwar einen zweiten Hadith aus der Sunna des Propheten. Er sagte, وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Er sagte, und die beiden haben auch ein Hadith herausgegeben oder überliefert über Sahl ibn Sa'd. Einmal die beiden, Bukhari und Muslim, weil der Hadith, den wir gerade erwähnt haben, bei Bukhari und bei Muslim ist. Er sagte, dass eben auch Bukhari und Muslim ein Hadith überliefert haben über Sahl ibn Sa'd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Tage von Khaybar Folgendes sagte. Nur eine kleine Bemerkung. Bei Versen aus dem Koran oder Hadithen und manchen Zitaten erwähne ich öfter erst die arabische Originalversion. Das hat einen bestimmten Sinn. Der wichtigste überhaupt ist, dass ich diese Sache erwähne auf Arabisch, und wenn dann jemand Arabisch versteht, hat er das Arabische sowieso verstanden, im Original her. Ja? Und wenn jemand das Arabische versteht, dann hört dann die Übersetzung, die ich gebe, und angenommen, ich habe einen Übersetzungsfehler gemacht, ja, dann ist meine Quelle ist der arabische Text, nicht die deutsche Version. Denn es kann sein, man macht Übersetzungsfehler. Oder jemand sagt, nein, Nael, das hättest du anders übersetzen sollen und so weiter und so fort, dann ist es ein Hinweis für mich, sehr gut. Ja. Ein zweiter Sinn ist, besonders wenn man mündlich redet, ist, dass man seine Gedanken strukturiert. Also man sagt sein Vers auf Arabisch, dann empfinde ich es viel einfacher, es dann im Kopf zu übersetzen, als wenn ich den deutschen Vers oder so direkt vortragen würde. Ja. Das sind die Hauptgründe, und Allah weiß am besten. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, la u'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde morgen die Fahne einem Mann geben, der Allah liebt und seinen Gesandten. Und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und gemeint ist morgen, weil morgen wollten sie vorgehen gegen Khaybar, die Juden von Khaybar. Wollten sie einfach alle mal sie aufrufen zum Islam oder sie eben bekriegen. Eins von den beiden Möglichkeiten hatten sie. Oder Jizya, wallahu a'lam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte eben den Sahaba, morgen werde ich einem Mann die Fahne geben. Und das heißt, er ist der Kommandeur der Armee. Und diese Person liebt Allah und seinen Gesandten, und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und das ist natürlich eine Shahada, ein Zeugnis. Das ist kein besseres Zeugnis als das, denn er bezeugt, was im Herzen dieses Menschen ist. Und das kann er nur gewusst haben von Allah. Und er bezeugt, dass Allah und sein Gesandter ihn lieben. Über sich selbst weiß er es, aber über Allah subhanahu wa ta'ala hat er es auch erfahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. Durch dessen Hände Allah den Sieg herbeibringen wird. Also es ist schon mal klar, die werden gegen die Juden von Khaybar gewinnen. Fertig. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيَدَتَهُمْ أَيِّهُمْ يُعْطَاهَا. Und die Menschen, gemeint die Sahaba, haben dann die Nacht verbracht, um zu überlegen und nachzudenken, wer diese Person wohl ist. فَأَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا. Als sie dann am Morgen aufgewacht sind, sind sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam früh gegangen, und jeder von ihnen hat gewünscht, dass er derjenige ist, der diese Fahne erhalten wird. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Aina Ali ibn Abi Talib. Er sagte, wo ist Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki aynayhi. Dann sagte man zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, er hat Augenschmerzen. Fa'arsalu ilayhi. Fa'utiya bih. Dann haben sie nach ihm gesandt oder nach ihm geschickt und dann hat man ihn gebracht. Fa'basaqa ala ya'aynayhi wa da'a lahu fa'bara'a ka'allam yakun bihi waja'a. Dann der Gesandte Allah hat dann Speichel getan in diese Augen von Ali ibn Abi Talib und hat für ihn gebetet und dann wurde Ali geheilt, als hätte er überhaupt nichts vorher gespürt gehabt. Also überhaupt keine Spuren von seiner Krankheit sind mehr da gewesen. Dann gab er ihm die Fahne und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, gehe langsam und vorsichtig vor, bis du in ihre Nähe kommst. ثُمَّ دْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. Und dann rufe sie auf zum Islam. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ. Und dann, also rufe sie auf zum Islam. Und dann tue ihnen kund, teile ihnen mit, was ihre Pflicht Allah gegenüber ist. Oder was ihre Pflichten Allah gegenüber dann sind. Also wenn sie Muslime sind. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Er sagte, denn ich schwöre bei Allah, dass Allah durch dich einen einzigen von ihnen recht leitet, ist besser für dich als eine Herde roter Kamele. Ist besser für dich als eine Herde roter Kamele. Gut. Und der Hadith an sich ist offensichtlich, dass Ali radhiyallahu anhu eben derjenige ist, den Allah SWT hier liebt in dieser Geschichte und in diesem Hadith und dass er eben Augenschmerzen hat und der Gesandte Allah SWT, das weist auf ein Wunder des Propheten SWT hin und dass er ein wahrhaftiger Prophet ist, dass er eben gebetet hat für Ali radiallahu anhu ardah und dass er dann eben geheilt worden ist. Und es weist auch hin auf die Gesetzmäßigkeit der Ruqya, dass man prophetische Medizin anwendet. Und aber Allah a'lam, diese Art von prophetischen Medizin kenne ich nicht. Also ich habe noch nie gehört, dass man diese Art anwendet, sondern was ich kenne, ist, dass man Nafth macht. Eben dieses Speichel mit Luft ausbläst und auf eine Stelle, wo Schmerzen sind. Das kann man machen, wenn man vorher Koran gelesen hat. Ja, das gibt es. Oder Dua gesprochen hat. Und warum sagte der Prophet zu Ali ibn Abi Talib, geh langsam vorsichtig vor? Weil die Juden bekannt sind unter Scharia als ein Volk, das ihre Gesetze nicht einhält und hinterlistig sind und bricht. Und deswegen sollte er vorsichtig sein, dass er nicht durch eine List überführt wird von ihnen. Dass er nicht von einer List überführt wird von ihnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, bis du in ihre Nähe kommst. Das heißt, bis du in ihre Nähe kommst, da wo sie sich befinden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte nämlich, Inna idha nazalna bisahati qawmin fasa'a sabahul mundarin. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn wir in die Nähe eines Volkes ankommen, dann sagt er, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein? Wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein? Und diese Sache gilt nur, wenn man sich auf dem Weg des Propheten befindet und nach dem Propheten handelt. Wenn man allerdings sich einsetzt für eine Sache, Krieg führt oder ähnliches, im Namen der eigenen Nationalität oder des eigenen Volkes, dann wird man niemals jemandem besiegen können für Allah. Geht überhaupt nicht. Gut, aus diesem Hadith lernen wir, dass es nicht nur ausreicht, die Menschen zum Islam aufzurufen, sondern dass man genauso als Da'ia verpflichtet ist, den Menschen mitzuteilen, was ihre Pflichten dann sind, wenn sie Muslime geworden sind. Und jetzt gibt es eine Angelegenheit bei den Gelehrten. Was soll man zuerst tun? soll man den Menschen zuerst mitteilen, was ihre Pflichten sind, wenn sie Muslime geworden sind? Oder soll man erst ihnen ihre Pflichten mitteilen und sagen, das sind eure Pflichten, wenn ihr Muslime werdet? Oder soll man sie erst im Islam aufrufen, wenn sie Muslime geworden sind, ihnen dann ihre Pflichten mitteilen? In diesem Hadith offensichtlich hat der Prophet sallam ihnen mitgeteilt, dem Ali gesagt, dass er sie erst zum Islam einladen soll. Und wenn sie dann Muslime geworden sind, dann soll er ihnen mitteilen, was ihre Pflichten sind. Und der Gelehrte sagt hier, am besten ist es, dass man dass man die Menschen kennt, mit denen man verhandelt. Dass man die Menschen kennt, mit denen man redet. Und wenn man Angst hat, dass sie vielleicht den Islam verlassen, nachdem sie ihn angenommen haben, weil man ihnen erst hinterher die Pflichten klar gemacht hat, dann sollte man ihnen die Pflichten erst vorher klar machen. Und ansonsten kann man auch den Menschen erst einmal zum Islam aufrufen, denn manche Menschen, wenn sie Muslime geworden sind und der Iman in ihre Herzen eingetreten ist, dann werden sie auch das alles annehmen, was Allah ihnen mitgeteilt hat. Gut, noch zwei kleine Angelegenheiten. Die eine haben wir schon erwähnt. Und zwar, warum rote Kamelherde? Weil das sind die teuersten gewesen damals. Allah alam, warum? Vielleicht waren sie schnell. Oder vielleicht sehen sie gut aus. Ich weiß nicht. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, wenn Allah durch dich einen einzigen Recht leitet, ist es besser für dich als eine Herde von Kamelen. Darin ist ein Beweis dafür, dass Allah derjenige ist, der Recht leitet. Weil er sagte, wenn Allah durch dich jemanden recht leitet. Das heißt, er war nur jemand, der den Menschen den Weg gezeigt hat. Und das ist, was man in der Aqida nennt als Hidayatu Irshad. Das heißt, er zeigt der Da'iya zeigt den Menschen nur den Weg. Das ist die Hidayah. Und deswegen sagte Allah im Koran, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und wahrlich, du, Muhammad s.a.w., leitest zu einem geraden Weg. Du leitest die Menschen recht, sagt er. Du leitest die Menschen recht. Gemeint ist, du zeigst den Menschen, wie es lang geht. Und in einem anderen Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala die Leitung, die Rechtleitung, die Hidayah abgesprochen. Er hat gesagt, dass er nicht recht leitet. Ja? Wie führt man diese Hadith, diese Ayat zusammen? Wie ich gesagt habe, es gibt zwei Formen der Rechtleitung. Einmal Rechtleitung, indem man den Menschen zeigt, wo es lang geht. Man leitet sie recht, man leitet sie den Weg. Und auf der anderen Seite die wahre Rechtleitung, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem den Erfolg verleiht, Tawfiq, Hidayatu Tawfiq heißt es deswegen, Hidayatu Tawfiq, dass die Menschen dann den Islam auch annehmen und dass ihre Herzen geleitet werden und dass sie annehmen und eben Muslime werden. Ja. Und das, was im Herzen ist, das kann der Da'ya nicht beeinträchtigen. Nur Allah kann es, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass die Herzen der Söhne Adams zwischen zwei Fingern der Finger des Alabamas sind. Er wendet sie, wie er will. Er wendet sie, wie er will. Und deswegen hat der Prophet sallallahu auch in einem Bittgebet immer gesprochen, O du derjenige, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf dem Glauben. O du derjenige, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf dem Glauben. Ya muqallib al-qulube, thabbit qalbi ala dinik. Also festige mein Herz auf deine Religion. Auf deine Religion. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.